Der Sunday Service und das gerade eben waren Modest Mouse, die Band um Isaac Brook hat letzte Woche mit Strangers to Ourselves eine neue Platte veröffentlicht, in einer halben Ewigkeit, einer gehalten, gefühlten halben Ewigkeit, ich glaube 7-8 Jahre sind vergangen und The Ground Walks with Time in a Box hörten wir gerade eben von Modest Mouse. Heute beim Sunday Service gibt es Musik von alten Bekannten, The Go Team sind zum Beispiel dabei, aber auch zum Beispiel Bill Wells zusammen mit Hayden Moffat, ein Traumduo aus Schottland. Dann gibt es ein bisschen Lady Power. Laura Marling ist eher ruhig unterwegs. Azalea Banks hast du wahrscheinlich eher etwas rauer und härter dabei. Dann gibt es Soliges mit Ghost Poet und auch mit Jonathan Jeremiah. Und hier etwas Dialektgesang mit Adwenger. Und es ist irgendwie so, er glaubt, da geht niemand da und kommt sich vor, als wir. Anala, hat ein Riesenproblem, gerade ist uns nicht daheim, wenn er so weiter tut. Anala, ist oft so weit daneben vom Leben wie der Mond. Anala, geht ein wenig auf die Straßen, weil er mit wem besuchen, aber es ist Kanada, alle fort, Kanada, alle weg, aber wo, es ist so, es ist Kanada, alle weg, Kanada, alle fort, aber wo, es ist so, es ist Kanada, jetzt da, wann ihm da ist und so, ich darf einfach sagen, gänga ma ha, weil dort sind wir allein, aber wir sind ja zwei und drum ist irgendwie Kanada, sind wir drei oder zwei oder zehn oder zwanzig oder wirklich sind wir eins oder zwei Individuen, die sich im Wege stehen, die Hauptsache ist, es ist Kanada, und es ist keiner daheim und es ist keiner allein und es ist immer so, weil irgendwas geht immer noch, und es ist keiner allein und es ist keiner daheim und es ist immer so, dass einer denkt, es wird schon noch. Und es ist keiner daheim und es ist keiner allein und es ist immer so, weil irgendwas geht immer noch. Und es ist keiner allein und es ist keiner daheim und es ist immer so, dass einer denkt, es wird schon noch. So, und es ist aber so, ja, und dann sagt er wieder na na na na, hat er gesagt und nicht ja, weil das taugt ja nicht so, lieber sagt er wieder na na na na, immer na, immer nee, das ist irgendwann blöd, wenn's immer nur so geht na na na na, und irgendwann dann sagt er ja ja ja, und dann sagt er wieder na na na na, es ist keiner allein, es ist keiner daheim, es sind alle da na na na na, alle weg, keiner da, alle fort, aber wo, es ist so, es ist keiner daheim. Es ist keiner allein, es ist keiner daheim und es sind alle da. Und irgendwann heißt es wieder jo, jo, jo und nicht immer nur. Hat er gesagt und nicht jo, weil das sagt ihm nicht so, lieber sagt er wieder. Es ist keiner allein, es ist keiner daheim und es sind alle da. Kanner Daham, das waren Adwenger, ein Duo aus dem österreichischen Linz, bestehend aus Markus Binder und Hans-Peter Falkner, die auch schon seit über 25 Jahren Musik machen und gerade mit Spot auch schon ihr inzwischen 10. Album veröffentlicht haben. Ich frage mich gerade, ob solche Musik in Österreich überhaupt angenommen wird, ob die Leute dort einen Humor und einen Bezug dazu haben, ob vielleicht sogar sowas in den Charts dort läuft in Österreich. Ich glaube es zwar nicht, aber schon richtig spannend gemacht, Adwenger hier. Auf dem Album gibt es 22 Stücke, davon sind die Hälfte ungefähr richtige Songs, die alle so um die 2 bis 3 Minuten lang sind. Und die Zwischenstücke sind so kleine Jingles, wo sie ja irgendwelche kurzen Sachen erzählen, fast schon so Spoken-Word-Geschichten. Das ist relativ spannend gemacht. Hier geht's weiter mit Rickit Wicky und ihrem Song Pissface. Yeah. schwarze Pop-Experte hätte man den Gesang gerade auf jeden Fall erkennen können. Das war Robert Pollard, der mal Mitglied war, Kopf sogar von Guided by Voices. Die Band hat sich ja im Herbst aufgelöst. Und mit Rickett Wicky gibt es jetzt die neue Band um diesen sehr sympathischen Musiker aus Dayton, Ohio. Mal schauen, ob Rickett Wicky auch so aktiv sind wie zuletzt Guided by Voices. Die hatten ja in 3 Jahren locker 5, 6 Alben veröffentlicht. Das erste Album von Rickett Wicky ist vor kurzem erschienen mit dem Titel I Sell the Circus und Pissface, der Song gerade eben daraus. Die nächste Band macht ganz andere Musik, eher so, sag ich mal, klassisch angehaucht mit ganz viel Klavier dabei. Es geht um die Grand Brothers von ihrem Album Dilation. Hier der Naive Rider. Thank you. Knife Rider, das war ein Track von den Grand Brothers. Ihr Debütalbum Delation ist eines der besten Alben, die ich seit langer, langer Zeit gehört habe. Und die Grand Brothers sind Errol Saab und Lukas Vogel, kommen, glaube ich, aus Düsseldorf, zumindest haben sich dort beim Studieren kennengelernt und machen auf ihrem Debütalbum im Prinzip da weiter, wo Hauschka mit seinem präparierten Klavier aufgehört hat. Das Klavier dient als Klangerzeuger, der Melodien und Töne werden geloopt und gesampled und unter die Klavierkomposition gelegt. Als ob Hauschka zusammen mit Boards of Canada in einem Boot sitzen würde, schunkelt im Melodienmeer. Ganz, ganz tolles Kino hier. War auch letzte Woche Album der Woche, Grand Brothers mit ihrem Debüt Delation. Wer also elektronische Musik mag und klassische Musik mag und vor allen Dingen auch Klaviermusik mag, also Nils Richter oder, ach Quatsch, Max Richter oder Nils Frahm, so rum muss das Ganze heißen, oder natürlich auch Hauschka, der ist hier bei den Grand Brothers auf jeden Fall hundertprozentig richtig. Mit toller Popmusik aus Melbourne geht's weiter. Hier kommen die Twerps mit Stranger. Hier mit den Twerps aus Australien, der ein bisschen retro klingt, aber trotzdem total nett gemacht ist. Das war Stranger, die Twerps von ihrem Album Range Anxiety bei dem amerikanischen Indie-Label Merge Records erschienen, wo auch momentan zurzeit eigentlich die beste Indie-Musik, zumindest was die Gitarren Sektion betrifft, herauskommt. Wino und Connie Ox sind zwei Typen, die sich eigentlich finden mussten. Wino ist so eine Doom-Legende. Scott Wino Winery Ulrich hat bei vielen, vielen Bands mitgemacht und kommt aus den USA. Corny Ox ist ein Sänger und Songwriter aus Halle-Saale, der aber, glaube ich, in Berlin seine Zelte aufgeschlagen hat. Die waren mal zusammen auf Tour. Corny Ox spielt im Vorprogramm von Wino und war auch noch dessen Fahrer. Und klar, im Auto kommt man sich näher, auf der Bühne auch. Und schwuppdiwupp haben die beiden eine Freundschaft geschlossen. 2011 mit Heavy Kingdom, oder Anfang 2012 war das sogar, ihr gemeinsames Debütalbum veröffentlicht. Jetzt gibt es den Nachfolger. Freedom Conspiracy heißt der. Und darauf gibt es ganz knarztrockene Gitarrenballaden. Wie dieses hier, Drain. Playhouse girl, she's got it made. Ain't no bills, the rent is paid. All she knows, what she's been told. Underneath the sweet facade, is hot and cold. Drain. Drain. Hold on, blue sky, it's over, your dreams die, drain. Once again, it's all the same. Same old jokes, same old games. Easy go, no easy stay. You cannot run the winds of change. Drain. Sky, it's over when your dreams die. Hold on, blue sky, it's over when your dreams die. Hold on, blue sky, it's over when your dreams die. Drain. Drain, das war ein Stück von Wino zusammen mit Corny Ox. Das Ganze gibt es zu hören auf ihrem neuesten, ihrem zweiten Album Freedom Conspiracy. Und ja, wer auf handgemachte Gitarrenmusik steht und noch ein bisschen mehr mit, sag ich mal, nicht wirklich Doom, aber man kann Winer schon ganz gut raushören hier, vor allem was die Stimme und manchmal auch die Gitarrenakkorde betrifft, der ist hier auf jeden Fall goldrichtig. Auch der nächste Herr bewegt sich im Reich der einsamen Helden. Riley Walker veröffentlicht diese Woche mit Primrose Green sein neuestes Album, davon hören wir hier den Titelsong. Choice to make. Do you feel a real light? Do you feel a real light? You give anything to reverse, Cause now you found your purpose, the one place to surrender, oh, the one place to surrender. I got you in my heart, yeah. Got you in my soul, yeah. A wildfire in the darkness, just burning on and on, yeah. The sorrow tries to throw us, its shadow to eclipse us, to turn us all to cinder. Turn us all to cinders. But even though they're not here, it doesn't mean they've disappeared. Nothing can eclipse us. No, nothing can eclipse us. I got you in my heart, yeah. Got you in my soul, yeah. A wildfire in the darkness, just burning on and on, yeah. A wildfire in the darkness, a wildfire in the darkness, a wildfire in the darkness. I got you. Soul, yeah. A wildfire in the darkness, just burning on and on, yeah. Ihr hört den Sunday Service und erst gerade eben war Jonathan Jeremiah mit Wildfire, ein Song von seinem neuesten Album Oh Desire. Jonathan Jeremiah ist ja ein britischer, ein aus London stammender Musiker, der vor 4 Jahren mit A Solitary Man ein ganz großartiges Debütalbum veröffentlichte. Ich habe diese Platte geliebt und habe sie hier wirklich auch in der Sendung rauf und runter gespielt. Die Platte ist, glaube ich, zumindest bei Kritikern ziemlich gut weggekommen. Und dann gab es ein Jahr später schon den Nachfolger Gold Dust und das war eine große Enttäuschung. Total überproduziert und seelenlos war das Ganze. Und jetzt durfte man gespannt sein auf das dritte Werk Oh Desire, wie Jonathan Jeremiah sich aus der Affäre zieht. Und er hat so ein bisschen hinbekommen. Die Klasse von seinem Debütalbum A Solitary Man kann er nicht erreichen, aber dieses Überproduzierte ist auch nicht mehr ganz so stark im Vordergrund bei dem neuesten Album. Er war im Studio mit einer ganzen Band diesmal, nicht mit einzelnen Musikern, sondern feste Band wirklich mit dabei und er hat auch keinen Produzenten gehabt, sondern alles selbst gemacht und man kann auch hören, dass er sich ein bisschen wieder selbst gefunden hat und nicht einfach nur jemanden, glaube ich, nachgearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich so abläuft im Studio, aber ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass jemand da einfach vielleicht nicht so tolle Einflüsse und Ideen dann hat, wenn man als Produzent jemand so vorgesetzt wird. Gerade eben hörten wir, wie gesagt, den Song Wildfire, hier nochmal Arms von Jonathan Jeremiah. Days shy of a shutdown. I'm a couple years over this town. I'm a couple more stops on the overground. For I'm back where I wanna be. Back where I wanna be. I just collected my this month's paycheck. I earn it, but the guests both spend it. All the loan sharks want to lend it. Take another chunk out of me. Take another chunk out of me. In these aching arms is where I wanna keep you. is all that really matter. You do everything the best you can do. You barely work the whole long day through. Every hour that the good Lord sends you, then you're lying in bed, moonlight creeping under lashes, yeah, creeping under lashes, yeah. While I'm dreaming of a house in Sydney on the rocks, but nothing too fancy, just the Tasman Sea for company. But even if we don't get there, get off the end of the street. In these aching arms is where I wanna keep you. Cause when I hold you close, this is all that really matters. It's alright, close your eyes, don't you worry now. Even though we're gonna turn this thing around, nothing gonna feel as good as right now. Nothing gonna feel as good as right now. Right now, this is all that really matters. Nothing gonna feel as good as right now. Nothing gonna feel as good as right now. Nothing gonna feel as good as right now. Nothing gonna feel as good as right now. Right now, this is all that really matters. Jonathan Jeremiah hörten wir mit seinem Song Dreams. Oh Desire ist das neueste Album. Das Debütalbum damals ist Solitary Man, war sogar in Deutschland in den Charts. Bis auf Platz 11 ist es geklettert und er blieb dort auch einige Zeit lang. Ich glaube, in England hat er nicht so großen Erfolg mit seiner Musik. Vielleicht ändert sich das ja mit dem neuesten Album. Adult Pop heißt es wahrscheinlich im Fachsprech, also sehr soulige Popmusik für Leute ab, weiß ich nicht, wenn die Geheimratsecken kommen oder die Haare langsam grau werden. Und ja, für Erwachsene, also diese Musik hier von Jonathan Jeremiah. Auch der nächste Künstler kommt aus London und veröffentlicht diese Tage sein drittes Album. Ghost Poet heißt er, von dem Album Shedding Skin hier Off Peak Dreams. Seen signs and wonders up in that calf. Mugs of teas and baker's sunnies run free and feeling carefree in that. Hold it down, keep it calm. Whining kids pull hard on art. Maybe a couple quid in your palm, but we both know that ain't near enough. Look, life is tough, life ain't easy. Clutching handbags, grinding daily. It's gone crazy, someone save me. It's just me, my fish, my lady, seeking happy. But instead I get mishaps that overlap. I'm just looking for a break or two if that. I don't know about you, but I know me. Look me, I said I'm ready to roll. I don't understand that, but I know this. Look me, I said I'm ready to roll. You think I'm getting confused, but I see clear. Look me, I said I'm ready to roll. So pack your bags, let's go. Let's go. Yes, indeed. So it's You and I are meant for this flat. Broken lights, just keep the mood right. Real right, I'm feeling chilled out and that. Honestly, I'm kinda lost. No one knows what morning brings. Maybe a couple beers in your arm, but it's well known that ain't near enough. Look, life is hard, life is shifty. Stretching pounds out, living nifty. Stressing daily, please believe me. It's just bills and tax and bailiffs. You can have it, but life's alright. I guess if sweetened up, I just guess I'm seeking out the up and up. I don't know about you, but I know me. Look me, I said I'm ready to roll. I don't understand that, but I know this. Look me, I said I'm ready to roll. You think I'm getting confused, but I see clear. Look me, I said I'm ready to roll. So pack your bags, let's go. Peak Dreams. Das war Ghost Poet, der Song von seinem neuesten Album Shedding Skin. Das Debütalbum von Ghost Poet, Peanut Butter Blues and Melancholy Jam, ist vor 4 Jahren erschienen und seitdem veröffentlicht er im regelmäßigen Abstand von 2 Jahren neueste Alben. Obaro Ijimivi heißt der Mensch, der Kopf hinter Ghost Poet. Ähnlich wie gerade vorher gehört, Jonathan Jeremiah kommt er aus London und ist eigentlich sehr soulig von der Grundstimmung her, von seiner Stimme her, aber hier natürlich weniger Pop, sondern eher elektronisch und unterwegs, und das macht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Damals auch sein Debütalbum wurde für den Mercury-Preis nominiert, hat er aber nicht bekommen. Und dann gab es vor 2 Jahren mit Some Say I, So I Say Light, komischer Plattentitel, die neueste Platte, und jetzt, wie gesagt, mit Shedding Skin, das neueste Werk, mit einigen Gastmusikern dabei. Wer das ist, erzähle ich euch gleich nach dem Song hier, Chris Marks The Spot von Ghost Poet. Life for nothing. Let me be all alone. I left my throne. If I don't try another way, then I'll never know. So I don't care anymore. But you say no way. I don't care anymore. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. I don't care anymore. But you say no name. I don't care anymore. Oh, you didn't need me. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. That's calling your name. Confused, grasping, gasping, no room for hope. Nowadays, path seems clear, but no, I won't turn around and celebrate. seem near. So I don't care anymore. But you say no, no. I don't care anymore. Oh, you didn't need me. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. I don't care anymore. But you say I'm lonely. I don't care anymore. Oh, you didn't need me. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. That's calling your name. Anymore. I don't care anymore. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. That's calling your name. Ghost Poet war das mit X Marks The Spot vom Album Shedding Skin. Und wie gerade schon mal gesagt, waren einige Leute mit dabei, vor allen Dingen am Gesang. Der bekannteste dürfte Paul Smith sein, Maximo Park Frontman. Auch dabei aus Belgien die Sängerin Mali Melanie de Biasio, dann noch Lucy Rose, Etta Bond und gerade bei dem Song hörten wir Nadine Shah mit an den Vocals hier im Hintergrund bei Ghost Poet. Und der Nadine Shah veröffentlicht auch demnächst mit Fast Food eine neue Platte, die kommt im April raus. Vorab gibt es da schon mal eine Single und die kommt hier jetzt und zwar Fool Nadine Shah. You fashion words that fools lap up and call yourself a poet. Tattooed pretense upon your skin, so everyone will know it. And I guessed your favorites one by one, and oh, to your surprise, from Damnic Cave to Kerouac, they stood their side. Nadine Shah hörten wir mit ihrem Song Fool. Die Sängerin kommt aus England, wird häufiger mit PJ Harvey oder auch Nick Cave verglichen, kann man so ein bisschen nachvollziehen. Hat bisher eine Platte veröffentlicht, das neueste Album mit dem Titel Fast Food erscheint Mitte April. Denkt man nicht, dass es musikalisches Fast Food sein wird, was Nadine Shah uns hier auftischen wird, und bin gespannt, wie die Platte so wird, wenn es PJ Harvey-lastig bleibt. Auf jeden Fall kann man dann den Daumen nach oben halten. Ihr hört den Sunday Service. Die Playlist könnt ihr immer nachlesen auf der Homepage unter sundayservice.de. Und den Abschluss der ersten Stunde machen Hypercolor. Das ist so ein Jazzrock-Outfit aus New York City. Sind, zu zweit, zu dritt irgendwie. Machen ziemlich spannende Musik auf ihrem selbstbetitelten Album, welches bei Zadig Records erschienen ist. Und hier kommen sie mit Forget.